Und wie diese Aktion nun einzuschätzen ist, darüber möchte ich sprechen mit Ralf Hexel. Er ist Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Israel. Schönen guten Tag, Herr Hexel. Guten Tag. Hexel, in ausländischen Zeitungen wird über Liebesgrüße an den Iran gern und auch viel berichtet. Wie ist denn das in Israel? In Israel berichten auch alle Medien darüber, Zeitung, Fernsehen, Radio. Aber es sind erstens keine Schlagzeilen. Man berichtet darüber, aber man sieht das als nicht wirklich relevant und nicht als wichtiges politisches Ereignis in Israel an. Nun waren die beiden Initiatoren selbst überrascht über das Echo. Bis heute Morgen haben etwa 40.000 Menschen mitgemacht. Klar, mal kurz ein paar nette virtuelle Worte zu schicken, das ist schnell gemacht. Aber hat der Gedanke dahinter in der israelischen Bevölkerung irgendeinen Rückhalt oder überhaupt nicht? Die Israelis, denke ich schon, dass sie nicht Krieg mit Iran wollen und sie wollen auch keine militärische Auseinandersetzung. Es gab eine Menge Umfragen in den letzten Tagen, Wochen und die zeigen alle ganz, ganz ähnliche Zahlen, dass ungefähr knapp 2/3 der Bevölkerung davon ausgeht, dass der Iran wahrscheinlich nur mit militärischen Mitteln daran zu hindern ist, auch die Nukleartechnologie militärisch zu nutzen, dass sie gleichzeitig zwar gegen einen einseitigen Angriff Israels sind, aber gleichzeitig dieselbe Zahl, auch ungefähr 2/3, schon dafür sind, gemeinsam mit den USA auch möglicherweise den Iran anzugreifen, wenn die nicht ihre Nuklearambitionen einstellen. Und auch in der Presse wird dann natürlich zitiert, es gibt die Kommentare und Talkbacks online, wo dann viele Israelis sagen, ja, das ist schön, aber ihr seid naiv, die diese Aktion und Kampagne gestartet haben. Und man kann einem Land, das Israel beseitigen will oder dessen Führung nicht trauen. Also die Umfragen teilen die Meinung der israelischen Regierung, dass es eventuell weniger gefährlich sein könnte, einen Angriffskrieg zu führen, als abzuwarten, bis der Iran die Bombe hat. Das heißt aber dann, spielt sich diese Aktion allein im Netz ab oder spricht man darüber ja in der Mittagspause auf der Straße, um zu diskutieren, ob es nicht vielleicht doch eine kleine Chance geben könnte, wenn man sich einfach gegenseitig sieht. Es werden ja nicht nur Herzen gepostet, sondern auch Familienbilder. Ja, das stimmt. Die Menschen glauben nicht, dass es möglich ist, mit dieser Führung im Iran das zu machen. Und Ahmadinejad ist im deutschen Fernsehen interviewt worden und hat wieder gesagt, Israel ist ein Lügengebilde, die Dinge, die er behauptet, die sind bekannt. Die israelische Bevölkerung glaubt nicht, dass das möglich ist, mit dem Regime, das den Iran regiert, sowas zu machen. Gleichzeitig muss man wissen, dass Juden und Perser in der Vergangenheit nicht verfeindet waren. Das ist eine sehr intensive Beziehung gab. Es hat immer eine sehr große jüdische Gemeinde in Persien, auch jetzt im Iran gegeben, bis 1979. Es leben immer noch ungefähr 25.000 Juden im Iran. Es gibt 12 Synagogen in Teheran. Das ist schon ein Unterschied im Verhältnis zwischen Juden und Arabern, wenn man sich das anguckt, wie Juden und Perser in der Vergangenheit und auch Gegenwart miteinander umgehen. Das muss man auch als Hintergrund schon mit berücksichtigen. Trotzdem ist in Israel da wirklich sehr viel Distanz. Es gibt Menschen, die auf die Straße gehen. Am vergangenen Sonnabend gab es eine Demonstration in Tel Aviv. Ungefähr 1.000 Menschen haben protestiert. Aber das ist doch eine Minderheit. Das ist ein interessanter Aspekt, den Sie da ansprechen. Das ist ja ziemlich unbekannt. Das macht die Situation, die Konfrontation zwischen zwei Regierungen ja eigentlich noch tragischer. Ja, das kann man so sagen. Vor allem auch, es leben in Israel, die Zahlen schwanken ein bisschen, ungefähr 200.000 jüdische Bürger, die iranisch-persische Wurzeln haben. Und in Israel ist man auch stolz auf diese kulturelle Tradition. Es gibt eine Sängerin, ein Superstar, Rita heißt sie, die ist im Iran geboren. Und die hat zum Beispiel ein Album gerade auf Farsi herausgebracht. Das geht in Israel. Man schaut sich den Film an, der gerade den Oscar gewonnen hat, Nada und Sismin. Diese Dinge sind in Israel möglich. Und die zeigen auch, dass es sozusagen keinen Hass und keine Ablehnung zwischen Menschen und Völkern gibt, sondern dass das sehr viel mit Politik, vor allem mit dem Regime im Iran zu tun hat. Umgekehrt wäre das ja nun nicht möglich. Das Risiko ist ja sehr ungleich verteilt. Wenn die Israelis wollen, dann können sie den Iran komplett via Netz mit Liebesgrüßen fluten oder das auch alles singen. Daran hindert sie keiner. Im Iran kann eine Anklage dann wegen Spionage aufgrund unerlaubter Kontakte nach Israel ganz schnell lebensgefährlich sein. Wie bewerten Sie denn den Rücklauf auf die israelischen Grüße, den es ja gibt, wenn auch in kleinerer Dosis. Ja, den es gibt. Man muss ja auch wissen, iranische Medien haben diese Kampagne überhaupt nicht erwähnt. In Israel wird darüber berichtet. Es gibt Einzelne, die darauf reagieren. Aber das fällt im Grunde genommen, die Einschätzung, die ich Ihnen gegeben habe, dass man auch aus israelischer Sicht sagt, ja, das sind einzelne Stimmen, das ist schön, aber sie repräsentieren sozusagen nicht das, was auf der politischen Ebene passiert, was Mehrheitsmeinung ist. Und das ist für viele Israelis sozusagen die Ausnahme, die man sich wünschen kann, die aber unter diesen politischen Bedingungen nicht durchführbar ist. Wenn wir mal den Facebook-tauglichen Liebeston in Gedanken ein bisschen herunterdimmen. Der Initiator sagt ja auch, wir sind nicht naiv. Wir wissen, wir können die Welt nicht verändern, indem wir Friedensgrüße schicken. Man mag das ja alles als nett und naiv abtun, fragt sich aber, was könnte man sonst tun? Denn man schießt ja tatsächlich schwerer, wenn man weiß, wie ein Gegner samt Frauen und Kindern aussieht. Gibt es andere ähnliche nennenswerte Friedensbewegungen in Israel? Wenn Sie jetzt sich beziehen auf das Verhältnis zum Iran, dann gibt es die Bewegung, die Sie jetzt genannt haben. Was anderes gibt es nicht. Es gibt, wenn man jetzt den Nahostfriedensprozess sich anschaut, die Friedensbewegung, die ist faktisch ja zum Erliegen gekommen. Es ist nur noch eine kleine Gruppe von Menschen. Es gab Vergleichbares auch während des Libanonkrieges, sogar ganz wenig während des Gazakrieges 2008, 2009. Aber in einem breiteren Umfang gibt es das nicht. Und ich glaube, was hier besonders ist, das ist wirklich das Verhältnis zwischen Juden und Persern. Und das kann man nicht mit dem Verhältnis zwischen Israel und den arabischen Ländern beziehungsweise zwischen Juden und Arabern vergleichen. Das ist eine sehr spezielle Beziehung, die ja auch, wenn man ins Alte Testament guckt, sehr starke geschichtliche Wurzeln hat. Die Geschichte von Esther und der Rettung der Juden damals im Persischen Reich schon 500 vor der Zeit, dann nimmt das im Grunde genommen schon seinen Anfang. Ralf Hexel war das. Er leitet die Friedrich-Ebert-Stiftung in Israel. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Gerne.